Szene 5. Hören Sie. Das ist Ottos Uhr. Bitte? Die Uhr kostet nicht viel. Sie kostet 15 Mark. Es ist 9 Uhr und... Eine Minute. Zwei Minuten. Drei Minuten. Vier Minuten. Fünf Minuten. Es ist 9:05. 9:10. 9:20. Wie viel Uhr ist es jetzt? Es ist jetzt 9:20. Hm, 9:20. Frage, ist das Herrn Müllers Uhr? Nein. Nein, das ist nicht Herrn Müllers Uhr. Oder ist das die Uhr von Herrn Schmidt? Nein, das ist nicht die Uhr von Herrn Schmidt. Frage: Wessen Uhr ist das? Das ist Ottos Uhr. Jetzt wiederholen Sie bitte. Otto und Erika sind die Kinder von Herrn Schmidt. Bitte? Und Herr Schmidt ist der Vater. Bitte? Ja, der Vater von Erika und Otto. Bitte? Und Frau Schmidt ist die Mutter. Bitte? Ja, die Mutter von Erika und Otto. Bitte? Bitte wiederholen. Der Vater, die Mutter. Der Sohn, die Tochter. Hören Sie zu. Hier Büro Müller. Schulz am Apparat. Muschi, Muschi. Muschi, Muschi. Einen Moment bitte. Herr Müller, bitte. Hier Müller. Nakamura-san? Bitte? Wie bitte? Nakamura-san? Nein, nein. Nakamura-san? Nein, ich bin nicht Herr Nakamura. Ich bin Herr Müller. Also, also. Müller, Professor Müller. Ich bin Professor Müller. Also, also. Entschuldigung. Ich bitte um Entschuldigung. Bitte. Nakamura. Ich bin nicht Japaner. Ich bin Deutscher. Ich bin Herr Müller, der Professor, der Lehrer. Und Sie, Fräulein Schulz? Ich bin Sekretärin. Ja, Sekretärin. Sie sind Sekretärin. Ich bin nicht Japaner. Und Sie, Fräulein Schulz, sind Sie Japanerin? Nein, nein. Ich bin nicht Japanerin. Sind Sie Amerikanerin? Nein, ich bin nicht Amerikanerin. Sie sind Deutsche und ich bin Deutscher. Sie sind Sekretärin und ich bin Lehrer. Ah, Sie sind und ich bin. Ich bin, Sie sind. Sie, ja, ja, Sie, lieber Zuhörer. Frage: Sind Sie Herr Nakamura? Nein, ich bin nicht Herr Nakamura. Sind Sie Herr Müller? Nein, ich bin nicht Herr Müller. Sind Sie Fräulein Schulz? Nein, ich bin nicht Fräulein Schulz. Frage: Wer sind Sie? Ich bin. Wer? Wer sind Sie? Aha, gut. Sind Sie Ottos Lehrer? Nein, ich bin nicht Ottos Lehrer. Sind Sie Herrn Müllers Sekretärin? Nein, ich bin nicht Herrn Müllers Sekretärin. Frage: Was sind Sie? Ein Schüler oder eine Schülerin? Sind Sie Deutscher oder Deutsche? Nein. Und ich? Bin ich Japaner? Nein. Nein, Sie sind nicht Japaner. Bin ich Deutscher? Ja. Ja, Sie sind Deutscher. Gut. Ich bin, Sie sind. Ich bin nicht. Sie sind nicht. Eine Pause von 5 Sekunden.